Vatermord ist erlaubt. Zitat: Es entsteht die Frage, ob es einem Sohne erlaubt ist, seinen geächteten Vater zu töten. Viele bejahen es. Nach meinem Urteil würde ich, wenn der Vater dem Staat und dem Gemeinwesen schädlich ist und es kein anderes Mittel gibt, den Schaden abzuwenden, der Meinung der angeführten Autoren beipflichten. Zitat Ende. Johann de Discastillo, Gesellschaft Jesu, 1641. Zitat: Ein Sohn darf sich über den Mord seines Vaters, den er in der Trunkenheit an dem Vater verübt hat, freuen, wegen des ungeheuren Reichtums, der ihm dadurch erblich zufällt. Georgios Kobart, Gesellschaft Jesu, 1701. Staats- und Volkszerstörung. Diebstahl ist erlaubt. Zitat: Gott verbietet nur den Diebstahl, wenn man ihn als Böses, nicht aber, wenn man ihn als Gut erkannt hat. Zitat Ende. Casnedi, Gesellschaft Jesu, 1711. Lüge und Meineid ist erlaubt. Zitat: Eine zweideutige Rede widerstreitet der göttlichen Wahrhaftigkeit nicht. So sündigt der Mensch nicht wider die Wahrhaftigkeit, wenn er sich gleichfalls zweideutiger Reden bedient. Zitat Ende. Isaac de Brun, Gesellschaft Jesu, 1687. Zitat: Zweideutig zu schwören, so dass der Schwur einen anderen Sinn bekommt, also in der Wirkung einem Meineid gleichkommt, ist erlaubt dem Geistlichen vor dem weltlichen Richter. Johann Baptist, Taberna, Gesellschaft Jesu. Zitat: Wer nur körperlich schwört, schwört nicht. Zitat Ende. Camadi, Gesellschaft Jesu. Mord ist erlaubt. Auf Gottes Befehl darf man einen Unschuldigen töten, bestehlen und Hurerei treiben, denn er ist der Herr über Leben und Tod und alles. Mithin ist es Schuldigkeit, sein Gebot zu erfüllen. Zitat Ende. Petrus Alagona, Gesellschaft Jesu, 1620. Wer seinen Feind umbringt, heißt nicht Meuchelmörder, wenn er ihn auch aus dem Hinterhalt und Hinterrücks niederschlägt. Zitat Ende. Escobar, Gesellschaft Jesu, 1656. Königsmord und Fürstenmord im Interesse der Kirche ist ruhmvoll. Zitat: Dieses ganz verderbliche und verderbenbringende Geschlecht der Fürsten aus der menschlichen Gesellschaft fortzuschaffen ist ruhmvoll. Zitat Ende. Johann Mariana, Gesellschaft Jesu, 1605. Zum Schluss dieser kleinen Auslese sei erwähnt, dass der Jesuit Busenbaum lehrt, der Mörder dürfe einen Alten oder Kranken, den er ermordete, ausrauben. Ferner dürfe er jeden morden, der ihn an diesem Raub hindern will. Man steht hier vor einer geradezu atemraubenden Unmoral, und wären nicht die unauslöschlichen Erbgesetze der Seelen, ganze Völker hätten an solchen Morallehren im Morast völliger Verwahrlosung verfaulen müssen. Wir könnten diese Beispiele noch um ganze Bände ähnlich lautender vermehren, müssten dabei aber auch unsagbar schmutzige Lehren über das 6. und 9. Gebot wiedergeben, deren Pesthauch wir aber den Lesern dieses Buches ersparen. Dass eine so schauervolle Unmoral einer Kirche vom Jesuitenorden angeboten werden konnte, die von den Völkern als sittliche Macht angesehen wird, scheint uns zunächst unfasslich. Es ist notwendig, den Ursachen hierfür bis zur Wurzel hin nachzugehen, sonst besteht die Gefahr, dass unser Kampf nur die Zweige der Giftpflanze abschneidet. Die jesuitischen Morallehren haben in der römischen Kirche ihre Vorgeschichte, ohne die sie nicht denkbar wären. Es hat schon vor der Gründung des Ordens in ihr ähnliche Lehren gegeben. Die Jesuiten haben sie nur mit besonderer Liebe ausgestaltet und 2 Jahrhunderte darum gekämpft, sie zur allgemein anerkannten und einzigen Moral in der römisch-katholischen Kirche durchzusetzen. Die schauerliche jüdische Lehre des sogenannten Probabilismus hatte ihre bedeutsamen Vorstufen jüdischer Entsittlichung, ohne die sie nicht hätte gewagt werden dürfen. Der erste jüdische, moralisch verwahrlosende Grundsatz, der durch die 3 jüdischen Konfessionen in alle nichtjüdischen Völker getragen wurde, ist die Lehre, dass Gott das Böse strafe und das Gute belohne. Sie stößt die Völker tief in den Abgrund einer aus Angst vor Strafe oder Wunsch nach Lohn bewirkten Scheinsittlichkeit. Sie stößt die Menschen in den tiefen Sumpf einer grundsätzlichen Unmoral. Das Wesen des göttlichen Wunsches zum Guten ist ein Freisein von jedem Zweckgedanken. Die göttliche Freiwilligkeit des Gutseins wird dem Menschen an sich schon durch seine Vernunftverkenntnisse und einen zweckversklavten Selbsterhaltungswillen erschwert. Die jüdische Lehre von dem lohnenden und strafenden Gotte bestärkt diese Vernunftverkenntnisse in der Menschenseele und macht aus den Erschwernissen des zweckfreien Gutseins eine dauernde Unmöglichkeit hierzu. Der Mensch schielt Zeit seines Lebens nach Lohn oder Strafe Gottes und ist nun grundsätzlich unmoralisch geworden, selbst wenn seine Taten gut genannt werden sollten. Hat der Jude diese Lehre in ein Volk eingeführt, so ist die zweite Stufe der Entsittlichung nicht mehr undenkbar, nämlich die, dem göttlichen Willen zum Guten die engen, dürftigen Grenzen der 10 Gebote, zum Teil natürlich unter Lohnverheißung zu geben, die den Juden ihren Blutsbrüdern gegenüber abverlangt werden. Ist dies erreicht, dann ist nur noch ein wichtiger, im jüdischen Sinne unendlich segensreicher Schritt zu tun, nämlich ein genaues Kontobuch aufzusetzen, das alle Sünden, die im praktischen Leben möglich sind, in Todsünden und lässliche Sünden sinnvoll abstuft, sie unter die 10 Gebote gruppiert und genaue Straftabellen aufstellt. Damit diese aber schon im Diesseits angewandt werden und die Priester Macht stärken können, wird nun die Ohrenbeichte eingeführt. Sie stellt die Priester über die weltlichen Richter, da ja diese nur im Diesseits mit Strafen drohen, die anderen aber zu ewigen Höllenqualen verurteilen können. Nun wird nicht nur ganz allgemein von der Kanzel herab gedroht und verängstigt, sondern der Einzelne wird mit Bußstrafen, Höllendrohung, Tröstungen und Ablasserteilung ganz unmittelbar behandelt. Dies ist umso leichter, als es ja jedem Menschen wichtig sein muss, wenn schon nach seinem Tode ein Gerichtshof über sein Schicksal in alle Ewigkeit entscheidet, dann doch das Strafmaß etwas besser vorauszuwissen, denn Ungewissheit ist weit unerträglicher als die ernsteste Gewissheit. So musste denn die Ohrenbeichte bei derartig entsittlichten moralischen Grundlehren in den Völkern großen Anklang finden und wie eine ganz selbstverständliche Einrichtung wirken. Freilich war für die Sicherheit nur dann gesorgt, wenn der Priester Strafen und Tröstungen austeilte, die Anerkennung vor dem jüngsten Gericht finden, von diesem also amtlich befugt ist, das heißt, als Beichtvater Vertreter Gottes ist.